Die Eröffnungsfeier der 7. Internationalen Messe Rason fand am 7. August in der Stadt Rason statt. Daran beteiligten sich die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die Werktätigen der Stadt, die Delegationen aus verschiedenen Ländern, die Aussteller und die Ausländer, die in der Wirtschafts- und Handelszone Rason Geschäft treiben. Auf der Eröffnungsfeier hoben die Redner hervor, die Messe sei ein wichtiger Anlass dazu, die Freundschaft und Einheit zwischen den Ländern zu fördern und das Wirtschafts- und Handelsgeschäft weiterzuentwickeln. Auf der Messe sind Maschinen und Anlagen, Leichtindustrie, Chemie und elektrische und elektronische Produkte, Baumaterialien, Lebensmittel und Gebrauchsgitter, Medikamente und rollende Materialien von mehr als 110 Einheiten der TVRK und verschiedener Länder zur Schau gestellt. Am selben Tag gab es ein Essen in Bezug auf die Eröffnung der Messe.